Herr Radunske, da gab es ja so eine lange Reihe von Globke, Lübcke, Kiesinger. Hatten die 68er da recht? Ja, ich glaube, Sie hatten recht, weil man im Grunde genommen sich nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich dem Nazi-Regime und seinen Protagonisten nicht wirklich gestellt hat. Wobei es ja nicht so sehr die Politik war. Da wurde ja viel diskutiert, sondern es war die Beamtenschaft und dann vor allen Dingen auch die Richterschaft. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, deswegen ist ja zum Beispiel auch eine der wirklichen Verdienste der 68er, dass sie eine neue Strafrechtsdiskussion aufgebracht haben. Da standen ja Sachen drin, die würde heute gar keiner mehr glauben. Gewissermaßen die Vorrechte des Vaters, dann der 175, der 218. Und wenn Sie das alles nehmen, ist da eigentlich eine große Veränderung geschaffen worden. Aber was die Personen anging, muss ich sagen, war eigentlich zu dem Zeitpunkt eigentlich für die Alten aus der ehemaligen NSDAP in der CDU eigentlich schon gar keine Chancen mehr. Aber es hatten sich einige durchgesetzt. Ich meine, den Vorgang, Und in der FDP, nicht ja, nur CDU. gut, ich wollte gerade sagen, die ganz Klugen sind in die SPD gegangen, wie die späteren Oberbürgermeister im Ruhrgebiet. Die auch Klugen sind in die FDP, die weniger Klugen sind in die CDU gegangen. Denn die Aufklärung ging genau umgekehrt. Es ging bei der CDU los, ging dann bei der FDP weiter und kam sehr viel später bei der SPD an. Also das heißt, es haben eigentlich alle, das hing auch mit dieser Re-Education der Amerikaner zusammen, es haben viele dann also versucht unterzutauchen. Übrigens ganz anders als jetzt aus dem SED-PDS-Bereich, wo die in ihrer eigenen Partei geblieben sind. Also ich glaube schon, es war richtig, damals gegen einzelne politische Figuren, Globke zum Beispiel, war mir auch nicht geheuer zu protestieren. Aber das viel Schlimmere war eben die breiten, unerkannten Richter und Beamte. Herr Kretzke, wie lief das denn in den Familien ab? Es war die Auseinandersetzung mit den eigenen Vätern. War das wirklich so eine Auseinandersetzung? Haben Sie Ihren Vater da befragt? Ich kann dazu nichts sagen, weil mein Vater sehr früh, also gestorben war, als ich noch sehr jung war. Und diese Auseinandersetzung hat uns gefehlt oder ist uns erspart geblieben, je nachdem, wie man es sieht. Ich weiß aber natürlich von Schulkameraden, dass es heftige Diskussionen gegeben hat und dass in der Tat, also gerade viele auch nach Berlin gezogen sind, um diesem Familienmilieu zu entgehen und sich dort irgendwie jenseits der Familie ja, freier zu bewegen. Das war ein Riesenthema und ich glaube, dieses Moment als Motiv des 68er-Aufbruchs ist gar nicht zu unterschätzen, ist gar nicht zu überschätzen, wobei ich nochmal darauf hinweise, es hat schon sehr, sehr viel früher angefangen. Und es war eine lange Diskussion und gerade weil sie so lange ergebnislos geblieben war und sogar in eine Situation münden konnte, wo ein ehemaliger Nazi Bundeskanzler wurde, das hat nochmal bestätigt, irgendwas läuft hier ganz schief. Frau Rutschke, wie war das in Ihrer Familie? Also ich bin stolz darauf, dass mein Großvater schon 1906 ein Bibelbild über dem Bett hängen hatte. Also ich komme aus dem SPD-Milieu Für Sie und war das also kein Thema im Grunde, jedenfalls nicht für eine oh, Familie. oh, nein, nein, das kann man ja nicht sagen. Meine Eltern sind ja nicht emigriert oder ausgewandert. Es sind sehr kleine Leute, sage ich mal. Also eher, sagen wir mal, damals hätte man vielleicht sogar gesagt, proletarisch. Also ich würde sagen, so kleinbürgerlich angeweht. Mein Vater war Schlosser und hat sich dann zum Techniker hochgearbeitet, war bei der AEG dann erst in Berlin und dann in Kassel, bin ich auch zur Schule gegangen. Und die Auseinandersetzungen liefen, und das habe ich später auch bestätigt gefunden, zuerst mal ja gar nicht direkt über die Eltern. Das kam eigentlich später. Ich bin Jahrgang 1941, ja. Das ging so mittelbar und da hatten die Eltern eigentlich nichts dagegen. Also meine Eltern nicht, die waren SPD-Wähler, das wusste ich damals nicht. Das gehört allerdings zum Nazi-Erbe dazu, dass auch zur Vor-68er Zeit, dass man weder über Geld noch über Sex noch über Politik und Wahlentscheidungen, auch in guten Familien, nicht sprach. Ja, also das war eine Geheimnistuerei von unendlich. So, und dann ging es eigentlich, die Auseinandersetzung ging später los. Ich habe das neulich auch gelesen bei Harald Jener, dem Feuilletonchef von der Berliner Zeitung. Der hat das so schön beschrieben. Er war 14, sein Bruder vielleicht 15. Und jetzt noch mal ein Votum für den Wahnsinn. Also wir wollen das doch bitte nicht zu vernünftig alles sehen. Es war eine verrückte Zeit und nur aus einer solchen verrückten Zeit kamen auch neue Impulse. Diese 14, 15-Jährigen, die saßen nämlich vorm Fernseher irgendwo in der Provinz. Das war die aus den aus den Metropolen, also Berlin, auch etwas Frankfurt, aber Berlin war natürlich ganz, ganz vorne. München und die anderen Städte ja weit hinten. Da kamen die Fernsehbilder, da kam Dutschke. Und da saßen die davor, das beschreibt er. Und dann haben sie ihre Eltern, also etwa was Dutschke vorhin, da wurde es ja zitiert, gesagt hat, die Faschisten, da wehren wir uns gegen. Da haben dann die 14-, 15-Jährigen, also Jena und Bruder, die Eltern ins Gebet genommen. Und dann flogen anschließend die Türen und am nächsten Tag ging es weiter. Wo wart ihr? Und jetzt muss man das auch mal nicht kleinreden, sondern man muss auch mal die Triebkräfte sehen. Es ist so das, was der Pädagoge oder psychoanalytisch aufgeklärte Pädagoge sagt, die Neuauflage des Ödipus verbindet sich mit einem sinnvollen politischen Thema und konnte es etwas Besseres geben? Und das haben wir ja auch durchgeführt, denn Kiesinger war nicht mehr gefährlich, also nicht, also das war eine Generation, die war ja auch am Abtreten und Globke, heute würde man auch sagen, selbst so eine Ohrfeige, also ich persönlich würde nie im Leben gewissermaßen eine Spontanohrfeige, eine Prügelei, jederzeit, wenn es drauf ankommt. Aber sowas von langer Hand zu planen, ist mir einfach widerlich. Also das muss ich wirklich sagen. Das war mir damals wirklich... Provokation der Gezielten, die ja durchaus also möglich war. Aber das ist mit körperlicher Gewalt verbunden. Ich wollte genau zu dieser Ohrfeige was sagen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Wir haben jetzt einen Sprung gemacht, ohne es zu sagen. Wir sind im November 68 schon. Und ich habe erst im Nachhinein beim Studium dieser Zeit entdeckt, dass es dieselbe Woche war, in der die Berliner APO zum ersten Mal eine sehr militante Auseinandersetzung mit der Polizei auf der Straße hatte, in der Schlacht am Tegeler Weg, wo manche Studenten sich hinstellten und sagten, endlich haben wir mehr verletzte Polizisten als verletzte Demonstranten und jetzt sehen wir, dass wir auch sozusagen auf der Straße standhalten können. Ich kann mich genau erinnern an die Diskussion wiederum in der TU damals. Beate Klaßfeld kam, sie wurde gleich nach einem Tag wieder freigelassen. Sie kam, wurde gefeiert. Es wurde eine Aktion gefeiert, die für mich, da bin ich ganz anderer Meinung als Sie, Frau Rutschke, eine klassische APO-Aktion war. Für mich keine körperliche Gewalt, eine symbolische Gewalt. Eine Aktion mit begrenztem Risiko. Frau Klaßfeld wusste, dass sie dafür irgendwie was bezahlen muss. Mit hochsymbolischem Gehalt und mit einem tollen Effekt, was Öffentlichkeit betrifft und das Ziel bekannt zu machen in aller Welt, dass Kiesinger ein Nazi war. Eine klassische APO-Aktion. In derselben Woche eine Aktion, die meines Erachtens die Grenze weit überschritten hat in Richtung massiver Gewalt gegen Polizisten, also Personen. Wobei man dazu sagen muss, die Steine waren wieder vom Verfassungsschutz hingelegt, rechtzeitig. Aber die APO hat sich auf diesen Weg genau in derselben Woche locken lassen, als Frau Klaßfeld eigentlich nochmal der APO vorgeführt hat, wie man eine Aktion symbolisch und symbolkräftig und publizistisch effektiv anlegt. Ja, also Herr Kadriske, ich sage ja auch nur, ich bin plädiere ja für die Unvernunft und für mich ist eben alles, was in diesem Bereich sozusagen kalkuliert ist und in Ihrer Analyse dieser Ohrfeige mögen Sie recht haben, den Medienerfolg und so weiter und so weiter. Trotzdem ist und es Risiko. Für, habe ja ein kleines Risiko, ist sie auch eingegangen, ein sehr kleines Risiko. Doch. Würde ich schon sagen, eine Dame, die einen älteren Herrn ohrfeigt. Also gut. Bitte. Frau Rutschke, wir geben uns einen Moment lang der Unvernunft hin. Ja. Born to be Wild. Steppenwolf.